für mein Leben gern Klopf und Sauerkraut. Auch Eisbad und Püree, auch Hühnerfrikassee. Doch mein Freund Hieronymus hat eine süße Braut. Das Mädel heißt Sophie, sie frisst nur Sellerie. Sellerie, Sellerie, Sellerie. Spät und früh frisst Sophie Sellerie. Früh morgens schreit sie schon im Bad. Wo bleibt denn bloß mein Selleriesalat? Sellerie, Sellerie, Sellerie. Apfelmus, Pflaumenmus frisst sie nie. Sie will nicht Bismarckerig mit Spinat. Nein, ausgerechnet Selleriesalat. Neulich war bei Schenkenspeen eine Soje. Pass auf, es gab gebratene Gans und hinterher noch Tanz. Nach dem Essen gab's Gebäck und ein Tässchen Tee. Da fragt Sophie ganz blank, wo bleibt der letzte Gang? Sellerie, Sellerie, Sellerie. Spät und früh frisst Sophie Sellerie. Früh morgens schreit sie schon im Bad. Wo bleibt denn bloß mein Selleriesalat? Sellerie, Sellerie, Sellerie. Apfelmus, Pflaumenmus frisst sie nie. Sie will nicht Bismarckerig mit Spinat. Nein, ausgerechnet Selleriesalat. Abends, wenn sie schlafen geht, hat er seine Qual. Schließt er die Augen zu, lässt sie ihm keine Ruhe. Lieber Schatz, mir fehlt noch was, sagt sie jedes Mal. Da greift er neben das Bett, da steht auf dem Tablett. Sellerie, Sellerie, Sellerie. Spät und früh frisst Sophie Sellerie. Früh morgens schreit sie schon im Bad. Wo bleibt denn bloß mein Selleriesalat? Sellerie, Sellerie, Sellerie. Apfelmus, Pflaumenmus frisst sie nie. Sie will nicht Bismarckerig mit Spinat. Nein, ausgerechnet Selleriesalat. Sellerie, Sellerie, Sellerie. Spät und früh frisst Sophie Sellerie. Früh morgens schreit sie schon im Bad. Wo bleibt denn bloß mein Sellerie-Salat? Ich kann nicht mehr Sellerie, Sellerie, Sellerie. Sie will nicht Bismarckerig mit Spinat. Nein, aufgerechnet Sellerie-Salat.